zu sein. Keiner, der dir hilft, du bist ganz allein. Unendliche Qualen, wie ein zerbrochenes Herz, wie ein Messer an deinem Rücken, so groß ist dein Schmerz. Doch sei stark, sei stark, sei stark, doch sei stark, sei stark, sei stark, doch sei stark.